Mein Name ist Ryan Dykes und dies sind unsere aktuellen Schlagzeilen. Spargelsaison eröffnet, Verkehrsunfall in Mehlbergen und HSG verliert auch in Wittingen. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Die Sanierung der Nienburger Straße wird rund 200.000 Euro kosten und frühestens erst 2017 stattfinden. Das hat der Nienburger Bauausschuss in seiner letzten Sitzung beschlossen. Problematisch an der Straße zwischen der B6-Abfahrt Nienburg West und dem Famila-Kreisel ist der Unterbau. Während der Fahrstreifen stadteinwärts auf der ehemaligen B6 ruht, befindet sich die andere Richtung auf dem ehemaligen, weniger tragfähigen Mehrzweckstreifen. Genau dieser Bereich sackt jetzt immer weiter ab. Die Geschwindigkeitsbegrenzung war vor wenigen Wochen von 70 auf 50 reduziert worden. Eine weitere Reduzierung auf 30 Stundenkilometern sei möglich. Die Spargelsaison 2016 ist offiziell eröffnet. Zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft waren der Einladung des Arbeitskreises Nienburger Spargel in den Blattpavillon der Deuler heute Mittag gefolgt. Ehrengast war in diesem Jahr der niedersächsische CDU-Generalsekretär Ulf Thiele. Von ihm gab es Lob für das Engagement der RG rund um das Edelgemüse. Die Nienburger haben das, wie ich finde, sehr klug gemacht. Sie haben über viele Jahre hinweg in ihrer Arbeitsgemeinschaft sich zusammengetan, vermarkten ihr Produkt nicht gegeneinander, sondern miteinander als Qualitätsprodukt und streichen dabei heraus, dass der Nienburger Spargel was ganz Besonderes ist, sehr bodenständig, sehr ehrlich, übrigens auch sehr gesund, mit einer besonderen Geschmacksnote durch den Acker hier, mit einer kleinen Nuance Nuss im Spargelgeschmack und dadurch möglicherweise auch besonders bekömmlich und besonders lecker. Am frühen Samstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall in der Ortsdurchfahrt Mehlbergen. Eine Autofahrerin war gegen 5.30 Uhr auf der Landesstraße 351 aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, in die Böschung geraten und dann auf die Fahrerseite gekippt. Als die Feuerwehr eintraf, war die Frau ansprechbar und konnte schnell befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden. Über die Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die HSG Nienburg verlor am Wochenende das Auswärtsspiel in Wittingen mit 30:34. Der heimische VfL hatte den Nienburger gut unter Kontrolle. Die HSG kam zu keinem Zeitpunkt wirklich an den VfL ran. Schwarz-Rot um Trainer Dirk Pauling ist nun seit 3 Spielen in Folge ohne Sieg. Ohne Hart, ohne Selbstvertrauen. Diesmal war es sicherlich nicht der Rückraum, diesmal war es der Kreisläufer, der uns da mehr Probleme bereitet hat als erwartet. Und dann ist es auch schwierig, auswärts in so einer Halle ohne Peke, ohne Harz da was mitzunehmen. In der Tabelle der Handball-Oberliga ist die HSG Nienburg aktuell Vierter, mit Berücksichtigung der Punktstrafe aus der Vorsaison Siebter. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.